erfüllt jetzt gleichsam neue Kräfte und doppelt innere rege Säfte. Es prangt mit weichem Moos und Glied, dort blüht manche schöne Blume. Ihr hebt zu Floras großem Ruhme sich eine Pflanze in die Höhe und will ihr Wachstum zeigen. Der Pallas Holder ein sucht sich in Schmuck und Schimmer zu erneuen. Die Kastallinen singen Lieder, die Nymphen gehen hin und wieder und wollen hier und dort bei unseren Linden. Und was, den angenehmen Ort ihres schönsten Gegenstandes finden. Denn dieser Tag bringt allen Lust, doch in der Sachsenbrust geht diese Lust am allerstärksten fort. vergehen. August was Arm beschützt der Sachsen grüne Feinen. Die Elbe nützt dem Kaufmann mit so vielen Freuden. Des Hofes Pracht und Flor stellt uns Augustus Glücke vor. Die Untertanen sehen an jedem Ort ihr Wohlergehen. Des Mavos heller Stahl muss alle Feinde schrecken und uns vor allem Unglück zu bedecken. Drum freut sich heute der Merkur mit seinen weisen Söhnen und findet bei diesen Freudentönen der ersten grünen Zeiten Spur. Augustus mir das Reich. Er rennt Lor, wir wird nehmen euch. Die Linden wollen schöne Grünen und uns mit ihrer Flor bei diesem hohen Namen sagt zu dienen. Ich sind die frohen Felder. Augustus liebt die grünen Wälder, wenn sein erhabener Mut im Jage niemals eher ruht, bis er ein schönes Tier gefällt. Der Landmann sieht mit Lust auf seinem Acker schöne Garben, ihm ist stets wohl bewusst, wie keiner darf in Sachsen darben, wer sich nur in sein Glück befindt und seine Kräfte recht ergrünt. Thank you. herbei, erblickt ihr Sachsen und ihr großen Staaten, aus Augustus' holden Taten, was Weisheit und auch Stärke sei. Sein allzeit starker Arm stützt teils Sarmatien, teils auch der Sachsen Monarchien. Wir sehen als getreue Untertanen durch Weisheit, die für uns erlangte Friedensfahne, wie sehr er uns geliebt, wie mächtig er die Sachsen stets geschützt, sei dessen Säbelstrahl, der für uns Sachsen blitzet. Wir können unser Landesvater als einen Held und Siegesrater in dem großmächtigsten August mit heiser Ehrfurcht jetzt verehren und unsere Wünsche mehren. Ja, ja, ihr starken Helden, seht der Sachsen unerschöpfte Kräfte und ihren hohen Schutzgott an und Sachsens rauten Säfte. Jetzt soll der Seitenton die frohe Lust ausdrücken, denn des Augustus fester Thron muss uns allzeit beglücken. Augustus gibt uns steten Schatten, der alle Sachsen unser Glück erhält, der stete Augenmerk der Welt, den alle